ISS, International Space Station, Peaceful Cooperation in Space. ISS, International Space Station, ISS, International Space Station, Peaceful Cooperation in Space. Space Station Partners, United States, Canada, Japan, Russia, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, United Kingdom, Norway, Brazil. Total number of assembly flights, Project 4. Launch vehicles, United States Space Shuttle, Russian Zenit, Soyuz Proton, European Ariane 5. Space Station mass when completed, 900,000 pounds. 900,000 pounds. Altitude, 250 nautical miles. Inclination 51.6 degrees. Total module volume at completion 43,000. Number of United States and Russian solar arrays, 8 each. ISS, Internationale Raumstation. Mission zum Planeten Erde. Raumfahrt. Der Mensch erkundet den Weltraum. Weltraumtechnologie. Weltraumwissenschaft. Aufbruch zu neuen Welten. ISS, International Space Station. A permanent orbiting science platform in space, to conduct medical research in space, to develop new materials and processes in industry, to accelerate breakthroughs in technology and engineering, to forge new partnerships with the nations of the world, to inspire our children, foster the next generation of scientists, engineers and entrepreneurs, to satisfy humanity's ancient need to explore and achieve, to invest for today and tomorrow. ISS, International Space Station. 4,5 Milliarden Jahre nach Entstehung der Erde brachte die Biosphäre ein Lebewesen hervor, das in der Lage ist, den Heimatplaneten zu verlassen und in den Kosmos zu reisen. 2000 Jahre nach Beginn unserer Zeitrechnung bilden die führenden Technologienationen der Erde Männer und Frauen zu Astronauten aus und schicken sie ins All. Am Anfang des dritten Jahrtausends baut die Menschheit den ersten festen Außenposten im Weltraum, die Internationale Raumstation. Es ist der ganz natürliche Weg in den Weltraum. Und es ist keine Frage, ob der Mensch in ein paar hundert Jahren oder in ein paar tausend Jahren im Weltraum leben wird. Es ist nur die Frage, ab wann genau. Der Schritt geht über die Raumstation. Früher fürchteten sich die Menschen vor Außerirdischen. Jetzt werden sie es selbst. Wenn wir zu Mars wollen und wir werden irgendwann bei Mars sein, dann kostet heutzutage ein Flug dorthin etwa 30 Milliarden Dollar. Das ist viel Geld und deshalb hat es die NASA bisher nicht gemacht. Aber wenn wir eine Raumstation haben, über die der Weg zum Mars läuft, brauchen wir nur etwa 3 Milliarden Dollar. Weil auf der Raumstation kann man alles zusammenbauen und dann von dort aus starten. Wir werden zum Mond und zum Mars gehen. Das ist etwas, das die gesamte Menschheit gerne möchte. Über 40 Flüge und mehr als 60 Milliarden Dollar werden nötig sein, um die Internationale Raumstation bis zum Jahre 2002 zusammenzubauen. Dann werden sich dort bis zu 10 Wissenschaftler aus der ganzen Welt aufhalten, um für die Menschheit zu forschen. Zum Wohle unseres eigenen und für den Aufbruch zu anderen Planeten. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass wir hier bei uns Probleme genug haben? Trägersysteme für den Transport der Raumstationsmodule in die Umlaufbahn sind das amerikanische Space Shuttle, die russischen Raketen Zenit, Soyuz und Proton sowie die europäische Trägerrakete Ariane 5. Im Grunde ist unser Planet eine Art Raumschiff für 6 Milliarden Passagiere. Allerdings außerordentlich komfortabel eingerichtet. In dem Punkte kommt man doch als veränderter Mann zurück. 400 Kilometer über der Erde. Man war schon weiter von zu Hause weg. Die Technik, die Forschung, die Logistik, das alles sind Sachen, die von vielen Menschen gemeinsam geschaffen werden. Wir Astronauten sind da zwar an exponierter Stelle, aber wir sind ganz normale Mitglieder dieses Teams. Ohne die Leute am Boden wäre unsere Arbeit nicht möglich. Wir würden vermutlich nicht überleben. Im Alltag auf der Raumstation gibt es aber auch Dinge, bei denen uns niemand helfen kann. Das größte Problem ist die Ordnung. Anderthalbmal so groß wie ein Fußballfeld wird die Internationale Raumstation das größte Gebilde sein, das Menschen jemals außerhalb der Erde geschaffen haben. Mit fast 29.000 Stundenkilometern wird sie die Erde umkreisen. Alle 90 Minuten geht an Bord die Sonne unter. In der Schwerelosigkeit kann man nichts an einen bestimmten Platz legen. Man muss es entweder verstauen oder festbinden. Wir haben das auf der russischen Raumstation Mir meist mit Klettbändern gemacht. Aber es hat nicht viel genutzt. Wir haben andauernd vergessen, Gegenstände sofort wieder zu fixieren. Ganz abgesehen von Situationen, in denen man schnell arbeiten muss. Bei Pannen beispielsweise, einem Feuer an Bord oder beim Ausfall des Computers und so weiter. 3, 4 не в порядке. Это киноуровень. 26. Mit der Unordnung, die in solchen Situationen entstand, hatten wir monatelang zu kämpfen. Jeder Gegenstand treibt mit dem Luftstrom in der Station umher und vieles tritt eine lange Reise durch die einzelnen Module an. Kleinere Sachen sammeln sich vor den Lüftungsschächten. Da schaut man auch immer zuerst nach, wenn ein persönlicher Gegenstand nicht mehr auffindbar ist. Vor den Gittern dieser Schächte hängen Trauben kleiner Sachen. Aber alles findet man da auch nicht wieder. Bei manchen Dingen haben wir wochenlang gesucht. Allein die Versorgung jedes Menschen auf der Raumstation kostet viele tausend Dollar pro Minute. Auf der Erde können davon mehrere Menschen monatelang leben. Neben den USA und Russland beteiligen sich auch Kanada, Europa und Japan am Bau der internationalen Raumstation. Europa baut ein eigenes Forschungslabor, Columbus Operating Facility, auch COF genannt, und einen Raumtransporter, Automated Transport Vehicle, kurz ATV, der regelmäßig Versorgungsgüter zur Station transportiert. Das ATV fliegt unbemannt und koppelt automatisch an die Raumstation an. Man muss alles, einfach alles, was Menschen benötigen, zur Station bringen. Vor allem Nahrung, Wasser und Atemluft. Die Raumstation befindet sich ja im Hochvakuum des Weltraums. Und da gibt es nichts. Ja, aber wenn da nichts ist, was soll man dann da? 2,5 Liter Wasser benötigt ein Mensch pro Tag. 1 Liter gibt er durch die Atmung wieder an die Luft ab. Die Atemluft in der Raumstation muss ständig gefiltert werden, um das Wasser zu entziehen. Es würde sich sonst als Kondenswasser irgendwo sammeln. Das kann für elektronische Geräte gefährlich werden. Das entzogene Wasser wird gereinigt und steht anschließend wieder als Trinkwasser zur Verfügung. Lecker. Noch mehr Wasser gibt der Mensch täglich über den Urin wieder ab. Urin wird auch gesammelt, wird dann destilliert. Und das so entstandene Wasser wird elektronisch in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Wasserstoff wird in den Weltraum entlassen, der Sauerstoff steht für die Atmung zur Verfügung. Ja, toll. All das zum Wohl der Menschheit. Das ATV nimmt auf seinem Rückflug zur Erde abgeschlossene wissenschaftliche Experimente und den Müll wieder mit. Den Müll kann man nämlich nicht einfach rauswerfen, weil er die gleiche Geschwindigkeit wie die Station hat. Er fliegt 4-mal so schnell wie eine Gewehrkugel und würde damit zur Bedrohung für Satelliten, Raketen und die Station selbst. Früher hat man mal überlegt, Müll in den Weltraum zu entsorgen, damit er uns hier nicht zur Last wird. Jetzt bringen wir den Müll aus dem Weltraum zurück. Als hätten wir nicht schon genug davon. Die ISS ist wahrscheinlich das ökonomischste und ökologischste Habitat, das Menschen je gebaut haben. Neben dem äußerst sparsamen Umgang mit Wasser erfolgt auch die Energieversorgung zu 100% über große Sonnensegel. Sie sind, solange die Station auf der Tagseite der Erde fliegt, ständig zur Sonne ausgerichtet. Man sieht die Erde unter sich durchgleiten. Wie ein aufgeschlagener Atlas. Die Ventilatoren vibrieren. Man hat den Eindruck von Schiffsdiesel. Um einen herum ist viel Metall, alles was auch mit Schiff oder Boot zu tun hat. So fühlt man sich eigentlich in der Station geborgen. Die Steuerung der ISS erfolgt automatisch. Große Stabilisationskreisel in den 3 Achsen der Station sorgen dafür, dass sie stets optimal zur Sonne ausgerichtet ist. Insgesamt sind ca. 1500 Personen am Boden damit beschäftigt, die Raumstation zu betreuen. Von ganz normalen Alltagsroutinen über wissenschaftliche Experimente bis zur psychologischen Betreuung der Astronauten an Bord. Langzeitaufenthalte im Weltraum zerren an den Nerven. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man die am Boden verflucht. Das Leben in der Station ist ja einerseits geprägt von harter Arbeit und andererseits hat man nicht viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Jeder hat so seine eigene Musik mit, die er den anderen vorspielen und ihnen auch ein bisschen erläutern kann, was sie für einen selbst bedeutet. Aber die Möglichkeiten sind gegenüber der Erde doch ziemlich eingeschränkt. Anderes Beispiel: Alkohol im Weltraum. Alkohol ist im amerikanischen Sektor der Station streng verboten. Bei den Russen ist das anders. Und wir sitzen da ein bisschen zwischen den Stühlen, denn die Unterkünfte sind ja russisch und amerikanisch. Europa hat keine eigenen Wohnräume. Und das sieht ja nicht unbedingt gut aus, wenn wir bei den Amerikanern wohnen und dann zum Feiern rüber zu den Russen schweben. Freizeit im Weltraum? Was soll das sein? Herumlungernde Astronauten? Den größten Ärger verursachen fehlerhafte und falsche Lieferungen von der Erde. Man denkt, sie könnten sich dort unten mehr Mühe geben. Die russischen Kollegen sind oft gute Vorbilder. Sie kennen das sehr genau und behalten auch dann die Nerven, wenn wir schon richtig sauer sind. Die Russen sind echte Profis. Sie wissen am besten Bescheid über den Alltag im Weltraum. Und sie wissen vor allem, dass es dort oben um wissenschaftliche Arbeit geht. Wir sind da nicht zu unserem Vergnügen. In der Schwerelosigkeit verkümmern Muskulatur und Knochen des menschlichen Körpers. Innerhalb von 2 Wochen erleiden sie den gleichen Verfall, der auf der Erde in jahrzehntelangen Alterungsprozessen erfolgt. Man kann das nur aufhalten, wenn die Astronauten täglich trainieren. Sie bauen dazu einen Teil der Raumstation in ein Fitnesscenter um. In der Schwerelosigkeit des Weltraums verwandelt der Mensch sich in einen hässlichen Beutel, hauptsächlich mit Wasser gefüllt. Die Trainingsgeräte sind sehr platzsparend angebracht. Man klappt sie aus dem Boden auf und nachher wieder weg. Man will sie auch nicht immer sehen. Der Raum wird dadurch nur noch ungemütlicher. Wie schon gesagt, man ist nicht zum Vergnügen auf der Station. Man hat nicht viel Platz, lediglich eine kleine, enge Schlafkoje. Nur die Aussicht aus dem Fenster, die ist natürlich unbezahlbar. Die Erde ist blau-weiß, man sieht vor allem Wasser. Eine unbeschreiblich schöne Welt. Oder man sieht in die Sterne und man begreift, wie gigantisch dieser Raum ist und wie viel Materie darin ist und wie klein die Erde da liegt, wie kostbar sie ist. Jahrhunderte glaubte der Mensch, die Krönung der Schöpfung und alleine im Universum zu sein. Jetzt beginnen wir zu fürchten, es könnte tatsächlich so sein. Ich persönlich glaube manchmal, dass unsere Aufgabe vor allem darin besteht, das alles zu sehen, es zu begreifen und den Menschen davon zu berichten. Und selbstverständlich sollten unsere Erzählungen neugierig machen, es selbst einmal zu sehen. Wir kommen ja wahrscheinlich bald in die Phase, wo mehr Menschen in den Weltraum reisen können. Die Russen wollen Gäste mit auf die ISS nehmen. Das wird noch unglaublich teuer sein, aber es wird sicher Menschen geben, die das bezahlen können und auch bezahlen werden. Und das ist dann der erste Schritt. Danach werden mehr und mehr Menschen in den Weltraum kommen. Die Internationale Raumstation ist der erste ständige Außenposten der Menschen im All. Und sicher nicht der letzte. Es hat gerade erst begonnen. Space Station Partners, United States, Canada, Japan, Russia, 9 European Space Agency member countries, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, United Kingdom, Norway. Phase 2 goals, full operations for laboratory module, begin science and research, full sustainability inside and outside space station, total number of assembly flights, 44, launch vehicles, United States Space Shuttle, Russian Zenit, Soyuz, Proton, European Ariane 5. Space Station mass when complete, 900,000 pounds. Altitude and inclination, 190 to 250 nautical miles, similar to 217 to 286 statute miles, 51.6 degrees. Percentage of Earth visible from station, 85%. Total module volume at completion, 43,000. Number of United States and Russian solar arrays, 8, 4 pair each.